ich gehöre zu keinem von beiden. Wie lange könnt ihr euch das leisten, diese Scheiße weiter so zu treiben? Eine Herde voller Schafe. Man führt sie auf die Weide, um sie rein zu waschen. Hilft dir keine Seife, ihr Gehirn, es ist gewaschen durch die Medien und falsche Vorbilder. Ich bin ein Torwächter und die Hölle, die mir folgt. Dieses vergiftete Volk, jeder dieser Menschen wird mit eigenen Händen aus dem Weg geräumt. Der Trommel ist geplatzt. Frieden findet man nur im Tod auf der Welt. Es ist ein Kampf, der tobt zwischen Gut und Böse. Auf welcher Seite du dich befindest, das entscheidet deine Taten. Viele Menschen, sie sind Ratten, viele Ratten, sie sind Menschen. Welche sie verbinden.